Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Jetzt geht's los, 4, 3. For the best in Disco Music, stay right where you are. So, nach dem Ende unseres Gewinnspiels habe ich jetzt Neues und Altes gemischt. Ich will 10 Interpreten. Holt euch was zu schreiben. Passt mal alle auf! Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. 1, 2, 3. Hey Leute, mach die Leitung frei. Let's go way back and play back. Achtung, alles aufpassen, wir fangen an. Bye. Wer 10 Interpreten zusammen hat, ruft an, bitte. Hier sind wir unser Gewinnspiel. in a Prayer. Jetzt mache ich noch zwei, dann möchte ich es wissen. 0138 8000. Das ist die heißeste Nachtschwärmenummer seit Erfindung des Nitroglycerins. Und wer faxen möchte, 0621 3375266. Ganz klar. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. About where I come from. funk. To the old and young. Confused about where I come from. Balloon, Balloon, Balloon, ja. So, 22 Uhr und 49 in wenigen Sekunden. Und jetzt machen wir in die Leitung reingucken, wen ich da habe. Und zwar bin ich jetzt im Elsass gelandet, beim Pascal. Pascal, grüß dich. Ja, hallo. Wie heißt die Ortschaft wieder? Das heißt Sintus. Und zwar ist in Nähe auf der deutschen Seite von Endingen, also über die Grenze rüber, ja? Ja, stimmt. Hallo, hallo, rüber in die Grenze. So, jetzt wollen wir mal von dir 10 Interpreten hören, Pascal. Also, Ottawan. Ottawa. Village People. Ja. ZZ Top. Ja. 24/7. Ja, 4. Headway. 5. Technotronic. 6. Cool and the Gang. 7. Bon Jem. 8. Cindy Lauper. 9. Bon Jovi. 10. Super! Ganz toll, das stimmt! Spitzenklasse! Das mitmachen. Ganz toll. Jetzt schlackert ihr mit den Ohren. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Hello, baby. Back to the hometown, Surf City. Ich muss zugeben, da waren mehr Oldies drin als neuere, aber beim nächsten Gewinnspiel, da haben wir ein bisschen was Neueres dann. Okay. Here's some baby. Danke. Na, wie geht's unseren Blondinen? Gut ins neue Jahr gekommen, natürlich. Ganz klar, da habe ich gar keine Zweifel. Und da geht's jetzt schon wieder los. Zum Beispiel folgende Sache. Wie kann man eine Blondine montags morgens zum Lachen bringen? Ganz einfach, indem man ihr Freitagabend einen Witz erzählt. Das mache ich ja die ganze Zeit. Yay! Oder da ist ja was passiert. Zwei Blondinen fand man erfroren in ihrem Auto im Autokino. Was war geschehen? Sie kamen, um den Film zu sehen, im Winter geschlossen. Danke. Yay. Na, jetzt jagt Ihnen ein Schauer über den Rücken, habe ich recht? Dass wir uns lange gefragt haben, ob wir das einem hochgebildeten und kultivierten Publikum wie Ihnen wirklich zumuten dürfen. Wir hoffen sehr, dass im folgenden Werbeblock ein Hinweis auf die kräftigende Wirkung von Knoblauchpräparaten enthalten ist. Der Zauberzähler. Präsentiert von den Badischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Du hast einen 10-Mark-Schein? Na, dann bist du ja schon richtig reich. Aber ich, der Zaubermeister, kann dich noch viel reicher machen. Ab dem 13. Januar kannst du bei Radio Regenbogen aus 10 Mark ganz schnell 100 machen. Ja, sogar 1000. Und wenn du ganz, ganz viel Glück hast und mein Zauber funktioniert, dann kannst du 10.000 Mark gewinnen. Also, hör gut zu und hüte deine 10-Mark-Scheine. Vielleicht machen sie dich bald reich. Haha! Der Zauberzähler. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Jetzt gibt es Exklusives inklusive. Die Cool-Air-Aktion bei Ford. Den neuen Ford Mondeo bekommen Sie mit Klimaanlage ohne Aufpreis, wenn Sie ihn jetzt kaufen. Für klare Sicht im Winter und einen kühlen Kopf im Sommer. Ford, die tun was. Ja, das ist cool. Das ist mein Lieblingsprogramm. Diesen Sender werde ich heute Abend nicht mehr abschalten. Ich bin gelähmt von der Sendung. Das ist eine Zumutung. Ach, mach doch die Klappe zu. One, two, three, together. Auf, Freund, hallo Langtrimmer! Der größte Schatz, den Sie, mein Freund,

spitzenmäßiger. DJ Quicksilver. Wo ist Kelly? Wo ist meine Lieblingsblondine? Die Kelly. Kelly, hallo Kelly. Kelly, hallo, hier ist der Charlie, ja? Sehr netten, echt netter Name. Bist du nach irgendwem benannt? Nach meinem Vater, wieso? Oh, cool, und wie heißt dein Vater? Ja, das ist deine Tochter, Ella. Die hat tatsächlich einen gültigen Schulabschluss. Wie die dazu gekommen ist, mir völlig schleierhaft. Das kommt nicht, oder? Sag mal, du hast Kelly doch bei den Hausaufgaben geholfen. Du müsstest doch wissen, ob sie irgendwas kann. Nein, sie kann gar nichts. Trotzdem will ich mal mit ihr ausgehen, demnächst, El. Gib's zu, du willst nur was von meiner Tochter, um von meinem Geld zu leben, wie meine nichtsnutzige Frau. Ja, genau. Yes, 1996 marks the beginning of a new era. The dysfunctional member of the alcoholic family is exhibit. Sometimes I wonder if it's all worth my while. Exhibits they versatile with million-dollar lifestyle. And I can feel it as a child growing up. The brothers that was real and the brothers that was scared to fuck. It's why Exhibit only roll with a chosen few. You ain't really real, I can tell when I look at you. Ease off the trigger talk, you ain't killing and it's not affecting me. Or the click that I'm rolling with, I don't believe the hype about wolf tickets. You make a gang of noise and never seem like a cricket. I guess that's why we never kick it. A lot of rappers is soft and get tossed trying to come through the liquid. How many rappers do you know like this? Always claiming that they rhyme, but they really ain't. It don't make sense. Either you a soldier from the start or an actor with a record deal trying to play the part like that. It's a shame you only in the rap game, only for the money and the fame, extra large. It's a shame you only in the rap game, only for the money and the fame, paparazzi. It's a shame you only in the rap game, only for the money and the fame, extra large. It's a shame you only in the rap game, only for the money and the fame. I don't need no lights, no cameras, all I got is action. Never no superstar, say that for Michael Jackson. See, my composure is kept while others start to sweat. Emerging from the funk with my effed up dialogue. Trying to live high on the hog leaves you bankrupt. And people you spent it on will not give up. Now that's deep, how deep? It's deeper than Atlantis. Home of the scandalous, big bad Los Angeles. Dangerous, vandalous, yo, not to be trusted. Perpetrate like you hard, not being scarred by the boulevard. Pulling on cards and saying gin as I begin. Flowing like liquid. So take it to your chin, I break it down. My sounds and rhymes like death from the west. Put your whole city to the test. It's all in perspective, break a 1-9 copy. This is for the people getting caught up in the paparazzi. It's a shame, you only in the rap game, only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game, only for the money and the fame, paparazzi. It's a shame, you only in the rap game, only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game, only for the money and the fame. You can smoke stress and cross-dress, exhibit played it back while you going through schemes and pipe dream for a contract. Real tightly rolled, buck them all, that's how I feel. Made a cool half mil before I had a record deal. Therefore, you look and stare like it's magic. But too much of anything can make you an addict. Whenever it's time for static, break out the automatic. I set it all straight, I spread hate, then I vacate. But wait, who dares to cross this path? Exhibit built to last. Cut slash, make a bloodbath. So on behalf of all the players I get drunk with, smoking blood sweat, I dispose of your pump. Yes, and keep it all in perspective. Carbon copies, getting caught up in the paparazzi. Once again, it's the liquidation crew, and I return for you like this. It's a shame, you only in the rap game, only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game, only for the money and the fame, paparazzi. Ihr könnt euch verstecken! Ihr könnt euch verstecken! Radio. Das gibt's nicht! Doch, das gibt's. Ein echter Knall. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000.